Genosse Kim Jong-un, vor Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee, empfing am 30. Juni Salvador Antonio Valdés Mesa, Mitglied des Politbüros des Setka der KP Kubas und stellvertretenden Vorsitzenden des Staatsrates der Republik Kuba, der als Sondergesandter vom ersten Sekretär des Setka der KP Kubas, Raúl Castro Ruz, die DVÖK besucht und seine Begleitung zu einem Gespräch. Er hieß den Sondergesandten und seine Begleitung herzlich willkommen in der DVÖK und sagte dabei, ihr Besuch sei ein wichtiger Anlass zur Entwicklung der Beziehungen beider Parteien und Länder DVÖK und Kuba. Er freue sich sehr darüber, dass der 7. Parteitag der KP Kubas erfolgreich stattgefunden habe und dass Raúl Castro Ruz zum ersten Sekretär des Setka der KP Kubas wiedergewählt worden sei. Salvador Antonio Valdés Mesa habe die Partei der Arbeit Koreas über den Verlauf des 7. Parteitages der KP Kubas ausführlich informiert. So habe man viel über die Fragen, auf die die KP Kubas Gewicht lege und den Willen der Partei, der Regierung und des Volkes Kubas besser erfahren, das Banner der antiimperialistischen und sozialistischen Sache unverändert hochzuhalten. Der 7. Parteitag der KP Kubas sei von großer Bedeutung für die Verstärkung der führenden Rolle der Partei und die Voranbringung der sozialistischen Sache. Dann sandte Kim Jong-un der Partei und dem Volk Kubas, die sich für den Aufbau des Sozialismus einsetzen, der den realen Verhältnissen von Kuba entspricht, kämpferische Grüße und herzliche Umarmung. Weiter betonte er, Korea und Kuba seien geografisch voneinander weit entfernt, aber sie führten im gleichen Schützengraben einen gemeinsamen Kampf gegen den Imperialismus. Der Partei, der Regierung und dem Volk Kubas stünden immer die Partei, die Regierung und das Volk der DVÖK zur Seite. So äußerte er seine Überzeugung, dass die traditionellen Freundschafts- und Zusammenarbeitsbeziehungen beider Parteien und Länder, DVÖK und Kuba, weiter ausgebaut werden. Salvador Antonio Valdés Mesa übermittelte dem höchsten Führer des koreanischen Volkes Kim Jong-un die herzlichsten Grüße von Fidel Castro Ruz und Raúl Castro Ruz. Der kubanische Sondergesandte bedankte sich dafür, dass der verehrte Genosse Kim Jong-un trotz seiner Vielbeschäftigung mit der Leitung des Kampfes für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates große Aufmerksamkeit auf ihr Aufenthaltsprogramm richtete und heute seine kostbare Zeit für den Empfang der Gäste aus Kuba widmete. Er sprach, es sei für ihn eine große Ehre, dem verehrten Genossen Kim Jong-un, der das revolutionäre Werk von großen Führern des koreanischen Volkes, Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, ganz glänzend vorsetze, zu seiner Wahl zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas auf dem 7. Parteitag persönlich die herzlichen Glückwünsche von Raúl Castro Ruz übermitteln zu dürfen. Die Freundschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern, die die großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zusammen mit den Genossen Fidel Castro Ruz und Raúl Castro Ruz geschaffen hätten, würden dank der besonderen Aufmerksamkeit vom verehrten Genossen Kim Jong-un und dem Genossen Raúl Castro Ruz gefestigt und weiterentwickelt. Es sei ein fester Kurs der Partei und der Regierung Kubas, die Freundschafts- und Zusammenarbeitsbeziehungen zwischen Kuba und der DVÖK ständig auszubauen und zu entwickeln. Auf dem 7. Parteitag der KP Kubas sei es erneut hervorgehoben worden, dass Kuba keinesfalls auf den Sozialismus verzichten und den Sozialismus kontinuierlich entwickeln werde und dazu gewillt sei, die Solidaritätsbeziehungen zu allen Ländern, einschließlich der DVÖK, die die kubanische Revolution traditionell und historisch unterstützt hätten, weiterzuentwickeln. Beim Gespräch informierte man einander über die wichtigen Sachen von gemeinsamem Interesse der Partei der Arbeit Koreas und der KP Kubas und über die Erfolge und Erfahrungen bei der Parteitätigkeit und dem sozialistischen Aufbau beider Parteien und Länder und tauschte miteinander die Meinungen über die internationale Lage aufrichtig aus. In allen erörterten Fragen stimmten die Gesprächspartner miteinander überein. Der kubanische Sondergesandte überreichte dem Genossen Kim Jong-un ein Geschenk vom ersten Sekretär des Setka der KP Kubas, Raúl Castro Ruz. Kim Jong-un stattete dafür seinen Dank ab und ließ sich mit dem Sondergesandten und seiner Begleitung ein Erinnerungsfoto machen.